weil eines Tages wird schon leid, wird schon nice, yes, yes. Ich war jahrelang nur high, mit einer Fahne und war nice, doch eines Tages wird schon nice. Eines Tages.